An zwei Klassiker der Radiogeschichte möchte ich jetzt erinnern. An die berühmte Reportage vom 6. Mai 1937, als der Reporter Herbert Morrison erschüttert und um Fassung ringend das Verbrennen des Luftschiffs Hindenburg in Lake Hurst schilderte. Und an Orson Welles' Hörspiel The War of the Worlds, das 1938 Millionen von Amerikanern in Panik versetzte, weil die Invasion durch Marsmenschen so realistisch klang. Das Radio war also schon in früheren Zeiten ein Medium, das auch Katastrophen verbreitete, den Schrecken des Alltags und des Krieges direkt und bisweilen unmittelbar. Und nun, über 70 Jahre später, treffen sich von heute bis zum Samstag in Rendsburg Hörspiel- und Featuremacher zum Hörspielsymposion zum Thema Krisen, Kriege, Katastrophen und wie Hörspiel, Feature und Radiokunst darauf reagieren. Und der Leiter dieses Symposions, das zum 7. Mal, aber immer zu einem anderen Thema, stattfindet, ist Jochen Meißner. Und Meißner ist freier Kultur- und Medienjournalist. Vor allem ist er einer der renommiertesten deutschen Hörspielkritiker, unter anderem tätig für den Medienfachdienst Funkkorrespondenz. Jochen Meißner begrüße ich jetzt in Berlin im Studio. Guten Tag, Herr Meißner. Ja, guten Tag, Herr Pilger. Herr Meißner, ist das Radio 2009 für Sie immer noch ein Medium der schlechten Nachrichten und Katastrophenmeldungen oder eher ein Medium, das die Katastrophen reflektiert und analysiert? Es ist natürlich beides. Man muss aber da nach den Formaten unterscheiden. Nicht? Als Nachrichtenradio ist es natürlich was anderes als in der künstlerischen Auseinandersetzung, wie sie Orson Welles 1938 praktiziert hat, auch wenn er sich dabei nachrichtentechnischer Medien oder nachrichtentechnischer Mittel bedient hat. Wie sind denn Sie auf Ihr Katastrophenthema gekommen? Haben sich denn in jüngster Zeit besonders viele Hörspielmacher mit Katastrophen beschäftigt? Ja, nicht nur in jüngster Zeit. Also Ausgangspunkt war eigentlich ein weniger aktueller, nämlich die letzte Wirtschaftskrise anno 2000, als die New Economy Blase kollabiert ist und sich die freien Medienmacher in prekären Situationen wiederfanden. Und das unglückliche Bewusstsein, was sich da manifestierte, das hörte man auch in verschiedenen Hörspielen. Das ist jetzt durch den Zusammenbruch des Finanzsystems im letzten September wieder aktuell geworden, war aber nicht ursprüngliches Ziel, der Aktualität hinterherzugehen, sondern es eben in künstlerischer Hinsicht auf verschiedenen Ebenen zu reflektieren. Wie sieht das aus bei so einem Symposium? Hören Sie von morgens bis abends fertige Hörspiele und diskutieren drüber oder nehmen Sie auch am Arbeitsprozess der Macher aktiv teil, so in Werkstattform oder Ähnlichem? Dieses Symposium ist eigentlich dazu da, die Gattung zu reflektieren. Es gibt Vorträge, es wird auch ein Hörspiel komplett gehört, ein dänisches, das Wunderwerk. Aber es gibt auch Werkstattgespräche, wo Macher, immer ein Komponist und ein Regisseur aus ihrer Praxis berichten. Sie haben dieses Stück erwähnt, Wunderwerket von Christian Lollicke. Das hat einen Preis gewonnen, den Prix Europa 2006 im Bereich Hörspiel. Was ist das für eine Produktion? Warum haben Sie die ausgewählt? Da soll es um die Mohammed-Karikaturen gehen. Ja, das ist vor dem Hintergrund des Karikaturenstreits in Dänemark entstanden. Es geht nicht direkt darum. Es handelt sich vielmehr um eine Radiosatire, also um ein Triptychon im Prinzip. Es geht los mit einem sehr heftigen Formatradio-Jingle, mit einer Formatradio-Parodie. Im zweiten Teil wird es dann aber schon sehr viel ernsthafter. Da werden nämlich die Stimmen der Opfer dargestellt, also aus Beslan, aus Afghanistan. Und im dritten Teil kommt dann Mohammed selbst zu Wort, und zwar in diesem Fall Mohammed Atta, einer der Attentäter vom 11. September. Also nicht der Mohammed, der karikiert wurde, sondern der Attentäter. Genau. Und das Ganze hat noch einen Bezug zum deutschen Diskurs, weil das Stück beginnt mit dem berühmten Ausspruch von Stockhausen, dass der 11. September das größte Kunstwerk aller Zeiten gewesen sei. Und der dänische Autor und der dänische Regisseur haben das einfach mal ernst genommen und sich gefragt, wenn das das größte Kunstwerk war, wie sieht's denn mit anderen Kunstwerken aus? Ist beispielsweise Never Ending Africa, also die Hungerkatastrophe, die permanente in Afrika, nicht vielleicht doch in ihrer Abstraktion ein größeres Kunstwerk als der 11. September? Und das ist natürlich eine sehr harte Herangehensweise, aber sie zeigt natürlich auch, dass Katastrophen und Krisen mediale Konjunkturen haben und die werden in diesem Stück halt aufs Korn genommen. Beschäftigen Sie sich sonst bei Ihrer Tagung hauptsächlich mit aktuellen ARD-Produktionen? Da die ARD die meisten Hörspielproduktionen macht, ist das so. Aber im Publikum sind halt auch viele Vertreter der freien Szene, die ihre Hörspiele halt selber produzieren. Und auch dafür ist im Hörspielsymposium traditionell ein Platz, wo diese Produktionen vorgestellt werden können. Auf welche Facetten von Katastrophen und Kriegen richten die aktuellen Hörspielmacher ihren Fokus? Wir haben beispielsweise da Katrin Röckler, die nicht nur eine sehr formbewusste Autorin ist, sondern auch eine recherchierende Autorin, die sich in der dritten Welt, in der sogenannten umgetan hat und über Entwicklungshilfe recherchiert hat. Kurz gefasst ist eine von ihrer Thesen, besser wäre keine, also keine Entwicklungshilfe. Und sie analysiert das sehr schön in einem Essay, hat aber dazu auch ein Hörspiel gemacht, was sich von diesem Essay weitgehend emanzipiert hat. Als Gegenstück dazu gibt es die Komponistin Ulrike Hage, die selber in Afghanistan war vor ein paar Jahren und darüber ein Feature gemacht hat und mit Frauen aus der Region musikalisch gearbeitet hat. Das ist auch sehr interessant, weil man dadurch einen ganz anderen Realitätsbezug bekommt als die Schnipsel, die man sonst in den Nachrichten vorgesetzt kriegt. Katrin Röcklers Hörspiel, das heißt Katastrophen im Zeitalter ihrer akustischen Wiederverwertung. Und da bin ich doch jetzt neugierig, welche Katastrophen werden da akustisch wiederverwertet? Die gerade aktuellen, nicht? Also man kann es vielleicht profilieren, wenn man es dem Prinzip Live, was Orson Welles damals durchgesetzt hat, entgegensetzt und den Begriff des Recyclings einführt. Also es geht eben um Wiederverwertung von Zeichenketten, von Theoremen, von Ideologien, die in der heutigen Krisenberichterstattung immer virulent sind, immer mitschwingen. Insofern braucht man da gar keine konkrete Katastrophe, sondern es geht halt eher begrifflich um die Katastrophe. Katastrophe als Umschlagspunkt, als Phasenübergang. Und das hat natürlich Weiterungen in die Dramentheorie, nicht in die klassische Katastrophe im antiken Drama, die Voraussetzung für die Katharsis ist, aber auch ins Physikalische, wo Katastrophe eben der Übergang von einem Zustand in den anderen ist. Und das findet natürlich permanent statt in den heutigen Kriegen, die natürlich anders funktionieren, asymmetrischer als die klassischen Staatenkriege des 20. Jahrhunderts. Überrascht hat mich ja, dass in Ihrem Programm auch ein Programmpunkt steht, wo ein Unternehmensberater Unternehmenskulturen anhand ihrer akustischen Realisierungen in Firmenhymnen analysiert. Wie passt das zum Oberbegriff Katastrophen? Da geht es um die Wirtschaftskrise und darum, dass die natürlich auch ein kulturelles Problem ist. Und es ist erstaunlich, wie sich da das Selbstbild von Unternehmen darstellt. Haben Sie ein Beispiel? Es gibt eine wunderbare Hymne von Ernst & Young, der großen Beraterfirma, wo sämtliche Berater, also bis in die höchsten Ebenen, alles sehr intelligente, hochausgebildete Leute, Oh Happy Day, singen müssen. Und das gibt so einen kollektiven Charmezusammenhang, der sich da entsteht, wenn man sich da selber zum Affen machen muss. Das Hörspiel und das Feature als Reflexionsort der Katastrophen und der Krise, ist diese Öffnung hin zu den Themen der News, der Fakten, der Realität eine neue Entwicklung? Nein, nicht wirklich. Also die gibt es natürlich in der Hörspielgeschichte schon länger und wir haben uns halt dann doch wieder aus Aktualitätsgründen entschieden, diesmal thematisch den Schwerpunkt des Symposions zu setzen. Denn in den vergangenen Jahren haben wir uns mit Realitätskonstruktionen im Hörspiel, mit Erzähltechniken, mit den Elementen Sound, Musik und O-Ton in der Narration beschäftigt. Wie wird denn die Hörspielszene in Deutschland, die ja von den ARD-Produktionen dominiert wird, in 10 Jahren aussehen? Wird es immer mehr freie, anstaltsunabhängige Hörspielproduktionen geben, die nur im Netz zu hören sind? Das ist eigentlich zu erwarten und da die Produktion der ARD ja auch langsam schrumpft. Das ist zwar auf etwa gleichbleibendem Niveau von etwa 600 Produktionen pro Jahr, aber dadurch, dass die Technik erschwinglich ist, ist es natürlich auch einfach möglich, dass man jetzt Privathörspiele produziert, was es in den vergangenen Jahrzehnten eben nicht war. Nur müssen sich ja diese Hörspielmacher trotzdem finanzieren und wenn sie keine Honorare von einer Anstalt bekommen, wovon leben sie? Das ist eine gute Frage. Der Großteil frei produzierter Stücke findet natürlich auch in einem ähnlichen Bereich statt, wie sie die heutige Hörbuchproduktion anbietet. Viel Fantasy, viel Krimi und so weiter. Die eigentlichen künstlerischen Hörspiele sind da dann doch eher ein Nischenphänomen. Dankeschön. Das war ein Gespräch mit Jochen Meißner, dem Leiter des Hörspielsymposions an der Eider in Rendsburg, das heute beginnt. Thema Krise, Kriege, Katastrophen und wie Hörspielfeature und Radiokunst darauf reagieren. Das Symposium dauert bis Samstag und ist öffentlich und gerade erschienen ist auch der Sammelband Hörspiel ist schön mit vielen Beiträgen aus den vergangenen 6 Rendsburger Veranstaltungen. Herausgeber ist Jochen Meißner.